Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen. Mentioned.